Da soll noch mal einer sagen, dass ich nie was zu Ende bring. Wortwörtlich kann ich euch allen davon ein Ständchen singen. Die ganzen Tracks, sie sind ein Resultat von Disziplin. Und nicht nur von ein bisschen, sondern richtig viel. Jeden Tag einen Track zu schreiben und ihn aufzunehmen. Das war's wert, jeden Tag früher aufzustehen. Es war stressig, aber im Ganzen eine tolle Erfahrung. Klar, nicht alle Tracks sind ganz so top, na und? Ein paar Leute werden sich denken, hat er nichts zu tun? Darauf antworte ich, man wird von nichts tun. Nicht so gut, damit man im Untergrund ganz oben mitspielen kann. Es freut mich, dass ihr's angehört habt, vielen Dank. Ich danke denen, die mich über die Jahre begleitet haben. Ich danke euch dafür, an all dem hier teilzuhaben. Was jetzt schon wieder am Ende? Auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht, man sieht sich bis zum nächsten Mal. Es hört sich kurz an, aber 10 Tage sind eine lange Zeit. Wenn man kein Standard schreit und immer standhaft bleibt. Jetzt ist mir klar, dass man mit wenig viel erreichen kann. Ich sag auf Wiedersehen, danke fürs Hören und deinen Zeitaufwand. Es hört sich kurz an, aber 10 Tage sind eine lange Zeit. Wenn man kein Standard schreit und immer standhaft bleibt. Jetzt ist mir klar, dass man mit wenig viel erreichen kann. Ich sag auf Wiedersehen, danke fürs Hören und deinen Zeitaufwand. Das ist einfach beeindruckend zu sehen, was zu schaffen ist innerhalb von so wenigen Tagen. Ich fass es nicht, das war für mich eine wichtige Entwicklung. Ich hab nicht das Gefühl, es geht in die richtige Richtung. Nicht mehr zurück oder komplett entgegengesetzt. Und alle, die es nicht verstanden, verstehen es jetzt. Warum man manchmal einfach für eine Zeit allein sein muss. Ich verrat meinen Grund nicht, aber vielleicht weißt du's. Okay, ich wollte die Aufmerksamkeit nur geschwind erhaschen und bin jetzt zurück mit nem Release in den Taschen. Vor genau 10 Tagen war das nur eine dumme Idee. Und jetzt hab ich die dumme Idee rundum erlebt. 10 Texte, 10 Beats und zuletzt 10 Tracks stehen jetzt und ich find sie extrem fresh. Ich hoffe, du siehst das alles ungefähr gleich. Und wer weiß, vielleicht hab ich nächstes Mal mehr Zeit. Es hört sich kurz an, aber 10 Tage sind eine lange Zeit. Wenn man kein Standard schreibt und immer standhaft bleibt. Jetzt ist mir klar, dass man mit wenig viel erreichen kann. Ich sag auf Wiedersehen, danke fürs Hören und deinen Zeitaufwand. Es hört sich kurz an, aber 10 Tage sind eine lange Zeit. Wenn man kein Standard schreibt und immer standhaft bleibt. Jetzt ist mir klar, dass man mit wenig viel erreichen kann. Ich sag auf Wiedersehen, danke fürs Hören und deinen Zeitaufwand. Es hört sich kurz an, aber 10 Tage sind eine lange Zeit, wenn man kein Standard schreibt und immer standhaft bleibt. Jetzt ist mir klar, dass man mit wenig viel erreichen kann. Ich sag auf Wiedersehen, danke fürs Hören und deinen Zeitaufwand. Es hört sich kurz an, aber 10 Tage sind eine lange Zeit, wenn man kein Standard schreibt und immer standhaft bleibt. Jetzt ist mir klar, dass man mit wenig viel erreichen kann. Ich sag auf Wiedersehen, danke fürs Hören und deinen Zeitaufwand.